WDR 5. Neugier genügt. Im Garten von Glenda Chavez im Bajo-Aguan-Tal im Nordosten von Honduras. Hinter einem windigen Stacheldrahtzaun ragen direkt neben den Orangenbäumen hohe Ölpalmen in den Himmel. Sie gehören zu einer Plantage des Großkonzerns Dinant. Wegen dieser Palme gibt es so viel Konflikt, so Glenda. Sie und die Bauern sagen, Dinant habe sich das Land unrechtmäßig angeeignet. Dinant sagt, das Land stehe der Firma rechtmäßig zu. Der Konflikt ist eskaliert. Hütten wurden niedergebrannt, Menschen vertrieben und umgebracht. Ungefähr 100 Menschen haben in den vergangenen 5 Jahren im Bajo-Aguan-Tal ihr Leben in dem Landkonflikt gelassen. Auch Glendas Vater. Mein Vater war ein Mann, der nie still sein konnte. Sein ganzes Leben lang hat er das Unrecht angeprangert. Ungerechtigkeit konnte er nicht ertragen. Am 12. Juli 2012 verschwindet Gregorio Chavez dann plötzlich. Seine Machete, mit der er im Garten gearbeitet hatte, finden Glenda und ihre Nachbarn ein paar Schritte von hier im Gras. 5 Tage suchen sie. Glenda will sofort auf das Gelände von Dinant, aber dorthin soll sie nur mit Sicherheitsleuten der Firma. Ich sagte nein, ich werde die Leiche meines Vaters nicht mit denen suchen, die ihn umgebracht haben. Mit Hilfe der Polizei aus einem Nachbarort kommen die Bauern schließlich auf das Dinant-Gelände. Dort finden sie die Leiche von Gregorio Chavez, vergraben und mit einer rot-weiß gestreiften Plastiktüte über dem Kopf. Seine Tochter ist davon überzeugt, dass Dinant etwas damit zu tun hat. Beweisen kann sie es nicht. Die Ermittlungen laufen noch. Dinant bestreitet jede Schuld. Die Schuld am Konflikt sehen die Bauern vor allem bei der honduranischen Regierung und Dinant. Aber auch deren Geldgeber klagen sie an. Die Weltbank. Denn die hat die Palmölplantagen in Honduras mitfinanziert, als eines von rund 1000 Weltbankprojekten in den letzten 10 Jahren, bei denen die Bank selbst feststellte, dass Umsiedlungen und Vertreibungen passieren. Wie viele Menschen konkret betroffen sind, hat die weltgrößte Entwicklungsorganisation nur für knapp die Hälfte dieser Vorhaben festgestellt. Danach wurden über 3,4 Millionen Menschen durch Weltbankprojekte umgesiedelt, viele von ihnen gewaltsam vertrieben, oder von Lebensgrundlagen teilweise abgeschnitten, drangsaliert, vergewaltigt, getötet. Das ist Ergebnis einer Analyse von über 6.600 offiziellen Dokumenten der Weltbank durch das ICIJ, ein internationales Netzwerk investigativer Journalisten, zu dem in Deutschland NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung gehören. Deutschland drängt nun als 4. größter Anteilseigner der UN-Sonderorganisation, die Weltbank müsse ihre Umsiedlungspolitik verändern, Menschenrechte stärker verankern. Schriftlich heißt es auf Anfrage: Die Bundesregierung sieht die Ergebnisse der Berichte mit großer Sorge. Es ist wichtig, dass die Bank aus den Fehlern lernt und künftige Umsiedlungen nach Möglichkeit gänzlich vermeidet. Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Christoph Stresser, formuliert das noch pointierter. Man kann in einem bestimmten Land, in einer bestimmten Region zwar irgendwas hinbauen, was dem einen oder anderen auch viel Geld in die Taschen bringt. Aber wenn auf der anderen Seite dadurch Tausende von Menschen obdachlos werden, keine Entschädigung bekommen, den Verlust ihrer Lebensgrundlagen erleiden müssen, dann ist das keine gute Politik. Dabei will die Weltbank die Armut bekämpfen und Entwicklung fördern, gerade in den ärmsten Ländern der Welt. Dabei verspricht die Weltbank, dass es durch ihre Projekte niemandem schlechter gehen darf. Dabei gelten für Genehmigung und Durchführung strenge Regeln, die ständig kontrolliert werden sollen. Doch getrieben von den Recherchen des internationalen Journalistenteams aus mehr als 20 Ländern, musste Weltbankpräsident Jim Yong Kim Anfang März schwere Versäumnisse und Fehler einräumen, nachdem man die eigene Umsiedlungspolitik einem kritischen Blick unterzogen hatte. Zitat: Was wir fanden, erfüllt mich mit großer Sorge. Wir haben mehrere große Probleme gefunden. Wir haben erstens Projekte mit Umsiedlungen unzureichend überwacht, zweitens Pläne mangelhaft umgesetzt und drittens haben wir keine starken Kontrollsysteme, um sicherzustellen, dass die Vorgaben der Weltbank eingehalten werden. Wir müssen und wir werden es besser machen. Der Landkonflikt in Honduras sorgt seit Jahren für Schlagzeilen in den Medien. Die Weltbank spielt durch 2 Investitionen dabei eine wichtige Rolle. In den 1990ern finanzierte sie ein Strukturanpassungsprogramm, das zur Privatisierung von Land führte, welches zuvor Bauernkooperativen gehörte. Menschenrechtsorganisationen gehen davon aus, dass die Kleinbauern im Bajo-Aguan-Tal dadurch 75% ihres Landes an Großgrundbesitzer verloren haben, das meiste an Dinant. 3.500 Familien sind betroffen. Ende der 90er formieren sich die Bauern zu einer Bewegung. Ha surgido un movimiento, llevan el nombre de Muca. Die Gruppe Muca verhandelt mit Präsident Manuel Zelaya. Der verspricht den Bauern Landtitel. Doch 2009 wird Zelaya in einen Putsch gestürzt. Im selben Jahr vergibt die Weltbank über ihren privaten Arm, die International Finance Corporation IFC, ihre zweite Finanzierung im Landkonflikt. Einen 30-Millionen-Dollar-Kredit für das Palmölunternehmen Dinant. Die Situation eskaliert. Laut Javier Guzman, dem honduranischen Sonderermittler, starben im Landkonflikt von Bajo-Aguan bisher 2 Anwälte, 19 Sicherheitsleute, 5 Minderjährige, 2 Soldaten und 83 Bauern. Niemand wurde bisher dafür verurteilt. Dinant wird mit einigen dieser Morde in Verbindung gebracht, weist aber jegliche Schuld von sich. Wenn die Sicherheitsleute des Unternehmens Gewalt angewendet hätten, dann nur zur Selbstverteidigung, nicht mit der Absicht zu töten, sagt Konzernsprecher Roger Pineda. Das würde uns doch nur noch mehr Probleme bereiten. Das macht doch keinen Sinn. Unser Geschäft ist es nicht, herumzulaufen und Kleinbauern zu ermorden. Unser Geschäft ist es, Produkte herzustellen und Produkte zu verkaufen. Es geht nicht darum, Leute umzubringen. Trotzdem kommen Zweifel auf, ob die Weltbank-Tochter IFC einem solchen Unternehmen in einer solchen Situation einen Kredit hätte gewähren dürfen. Denn dafür hat die Weltbank hohe Standards. Allerdings werden diese Standards nicht immer eingehalten, sagt Knut Vöcking von der Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewalt. Der Dinant-Fall sei dafür exemplarisch. Das ist ein Fall, wo die Weltbank einfach völlig versagt hat in ihrer Prüfung der Projektvoraussetzungen. Das hätte man alles vorher wissen können, wissen müssen, wenn man seine eigenen Regeln vernünftig eingehalten hätte. Auch das interne Kontrollorgan der IFC, der Ombudsmann, kommt nach Analyse des Falls zu einem eindeutigen Ergebnis. Die IFC hatte keine plausible Grundlage für den Schluss, dass das Projekt die Umwelt- und Sozialstandards der IFC erfüllt. Die Investitionsentscheidung entsprach demnach nicht den Nachhaltigkeitsrichtlinien. Weltbankpräsident Jim Yong Kim ist zu einem Interview über die Umsiedlungspolitik der Weltbank und konkrete Projekte nicht bereit. Schriftliche Fragen beantwortet sein Sprecher nur widerwillig und erst nach Wochen. Dass die Weltbank mit vielen Projekten viel erreicht hat, scheint Konsens. Doch oft sind Vorhaben umstritten, werden Bedingungen und Umsetzung kritisiert, wie etwa von Nima Mofassad, Entwicklungspolitiker der Linken im Bundestag. Die Weltbank schafft in vielen Fällen nicht Entwicklung, sondern zerstört Entwicklung. Die Folgen treffen am Ende des Tages die Menschen. Grundlage aller Projektentscheidungen der Weltbankgruppe ist ein ganzer Katalog von Standards, unter anderem die sogenannten Safeguards. Sie sollen sicherstellen, dass die Umwelt nicht zerstört, Menschen nicht geschädigt und Betroffene nicht von Entscheidungen ausgeschlossen werden. Vorschriften, an die Weltbank und Kreditnehmer gebunden sind. Wittert man Verstöße, kann man sich beschweren, etwa beim Inspection Panel der Weltbank. Das stellt dann auch Versäumnisse fest, wie sein Vorsitzender Gonzalo Castro de la Mata sagt. Das Panel hat in der Vergangenheit viele Fälle gefunden, in denen Umsiedlungen nicht richtig durchgeführt wurden. Dass der Weltbankpräsident nun öffentlich eine Reihe von Problemen mit der Umsiedlungspolitik einräumt, ist eine sehr positive Entwicklung. Denn zuerst muss man Schwächen zugeben, damit man dann seine Richtlinien stärken kann. Das wird hoffentlich das Ergebnis sein. Gerade läuft ein langwieriger, weltumspannender Diskussionsprozess über neue Vorgaben und Leitlinien. Die seien wichtig, aber oft nicht Ursache der Probleme, so Knut Vöcking von der Menschenrechtsorganisation Urgewalt. Die Bank kümmert sich eigentlich nicht mehr um die Implementierung des Ganzen, sodass auf dem Papier schöne Sachen stehen, aber in der Realität die Leute ihre Häuser, ihre Ackergrund verlieren und dann irgendwo landen, ohne Entschädigung, zwangsvertrieben zum Teil und von der Armut in bitterste Armut gestürzt werden. Entscheidungen treffen die Weltbanker in Washington nicht allein. 188 Staaten tragen die Organisation, 188 Regierungen ringen um die grundlegende Ausrichtung und um konkrete Projekte. Dabei spricht die Bundesregierung von einem besonderen Gewicht und Einfluss Deutschlands. In einem Interview möchte sie sich dazu nicht äußern, schriftlich heißt es aber: Als viertgrößter Anteilseigner mit ständigem Sitz im Exekutivdirektorium nimmt Deutschland in der Weltbank eine herausgehobene Stellung ein. Die 25 Exekutivdirektoren im Aufsichtsrat der Weltbank müssen alle Projekte genehmigen, darunter auch die einflussreiche deutsche Direktorin. Knut Vöcking von Urgewalt. Bei jeder Entscheidung, die für solche Projekte getroffen werden, jede Entscheidung, die verhindert, dass dort nötige Überwachung stattfindet, hat Deutschland volle Mitverantwortung, weil Deutschland könnte auch einfach sagen, wir tragen diese Art von Politik nicht mit und wir sagen nein oder wir stellen uns quer und fordern bessere Maßnahmen. Aber wenn es dann zum Schwur kam, hat Deutschland immer mitgestimmt. Die Zahlen sind ernüchternd. Über etwa 600 Projekte entscheidet das Board der Exekutivdirektoren jährlich. Viele sind oder werden Ziel heftiger Kritik von Betroffenen und Nichtregierungsorganisationen. Doch seit Ende 2013 hat Deutschland laut Bundesentwicklungsministerium nur ein einziges Mal gegen ein Projekt gestimmt. Auch bei der Behandlung einzelner, unter Umständen strittiger Projekte, hat die deutsche Stimme großes Gewicht. Dieses kommt im Wesentlichen in Vorgesprächen und bei informellen Beratungen sowie durch entsprechende Korrekturen am Projektdesign im Vorfeld der jeweiligen Boardbefassung zum Tragen. Grundsätzlich streben die Gremien der Weltbank an, Entscheidungen so weit wie möglich im Konsens zu treffen. Stimmenthaltungen und ablehnende Voten zu einzelnen Projekten sind deshalb selten. Dabei gilt Deutschland auf der Weltbankbühne durchaus als Verfechter von Menschenrechten und Fürsprecher von Betroffenen, lobt etwa Jessica Evans von Human Rights Watch. Wir hören Mitarbeiter des Bundesentwicklungsministeriums oft sehr deutlich und leidenschaftlich über die Wichtigkeit der Menschenrechte in der deutschen Entwicklungspolitik sprechen. Doch wir sehen nicht immer, dass sich das auch in den Entscheidungen bei der Weltbank in Washington niederschlägt. Im Gegenteil. In viele hoch umstrittene Weltbankprojekte steckt die Bundesregierung selbst Millionen als Kredite der staatlichen Entwicklungsbank KfW etwa, beispielsweise in Äthiopien. Im Flüchtlingslager Gorom im Südsudan suchten insgesamt etwa 2000 Äthiopier Schutz vor dem eigenen Staat. Sie flohen vor dem Commune Development Program ihrer Regierung, das zehntausende Menschen der Volksgruppe der Anuak aus vier fruchtbaren Regionen im Nordwesten des Landes zwangsumsiedeln ließ. Die meisten Menschen hier im Flüchtlingslager sind Anuak, so wie der 22-jährige Odoge Otiri. Als ich sagte, dass ich nicht arbeiten will, weil mich das Programm nicht interessiert, griffen sie mich am Arm, zogen mich aus dem Haus und fingen an, mich mit Stöcken zu schlagen, in die Gelenke. Meine Hände und Beine waren wie gelähmt. Dass sie von mir abließen, hatte nur einen Grund. Sie dachten, ich sei schon längst tot. Sie gingen, weil sie dachten, dass ich sterbe. In derselben Region soll das sogenannte PBS-Programm, das Gesundheits- und Bildungssystem, verbessern, Promoting Basic Services. Den Großteil der 3 Milliarden Dollar Kosten finanziert die Weltbank. 70 Millionen Euro kommen von der staatlichen Deutschen Entwicklungsbank KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Millionen aus dem Weltbankprojekt sollen für die Vertreibung genutzt worden sein, sagen ehemalige äthiopische Verantwortliche. Die Weltbank und auch die Bundesregierung bestreiten, dass ihr Geld auch in das Umsiedlungsprogramm der äthiopischen Regierung umgeleitet wurde. Die KfW habe sich intensiv mit den Vorwürfen gegen das PBS-Programm auseinandergesetzt, teilt sie mit. Dabei konnte ein Bezug zwischen dem PBS-Programm und den vorgebrachten Hinweisen auf Menschenrechtsverletzungen im Rahmen des ausschließlich von äthiopischer Seite finanzierten Commune Development Program nicht erhärtet werden. Außerdem habe die KfW das PBS-Programm der Weltbank lediglich bis 2012 unterstützt und bereits zugesagte 5 Millionen Euro nicht ausgezahlt, nachdem eine Beschwerde wegen Menschenrechtsverletzungen bei der Weltbank einging. Bearbeitet hat diese Beschwerde das Kontrollorgan der Weltbank, das Inspection Panel. Dazu dessen Vorsitzender Gonzalo Castro de la Mata. Wir haben herausgefunden, dass es eine operative Verbindung zwischen dem weltbankfinanzierten Programm und dem Programm der Regierung gab, das indigenen Menschen Leid zugefügt hat. Und diese Verbindung bedeutet, dass die Bank vorsichtiger hätte sein sollen, als sie das Projekt genehmigte. Trotzdem sieht sich die Weltbank nicht in einer Mitverantwortung für die Zwangsvertreibungen, räumt aber ein, sie hätte mehr tun können, um den Anuak zu helfen. Außerdem sollen nun weitere Projekte in der Gambella-Region finanziert werden. Auch die staatliche Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft DEG beteiligt sich regelmäßig an Weltbankfinanzierungen. Beim Palmölprojekt in Honduras hat sie in die Ficosa-Bank investiert. Wie viel genau, ist unklar. Die Zahlen unterlegen dem Bankgeheimnis, so die DEG. Die Bundesregierung sieht in der Ficosa-Beteiligung kein Problem. Ganz im Gegenteil. Das Engagement der Bank ist von großer regionaler Bedeutung. Allerdings stoppte die DEG eine Finanzierung für den umstrittenen Palmölkonzern Dinant selbst. 2008 hatte die DEG einen 20-Millionen-Dollar-Kredit an den Lebensmittelkonzern zugesagt, ihn später aber wieder zurückgezogen. Begründung? Vor dem Hintergrund der Entwicklung des Landkonflikts hat sich die DEG entschieden, das Darlehen nicht auszuzahlen und das Vertragsverhältnis zu beenden. Die Entwicklungsbanken der Bundesregierung finanzieren über Kredite kräftig mit. Fast 1,9 Milliarden Euro steckte die KfW in einem Zeitraum von 10 Jahren in 126 Projekte, darunter das in Äthiopien. In einer ähnlichen Größenordnung bewegt sich die DEG, unter anderem mit dem Engagement in Honduras. Bis heute haben wir mit einem Portfolio von 5 Milliarden Euro Projekte in mehr als 80 Ländern realisiert. Für den Erfolg unserer Unternehmenspartner, zum Wohl der Menschen vor Ort. Doch an der frohen Botschaft dieses DEG-Videos lassen Projekte wie das von der DEG mitfinanzierte in Honduras zweifeln. Auch den linken Abgeordneten Nima Mofassad. Von da, wo ich es weiß, in den Punkten, da ist es so, dass die DEG eben nicht die sozialen und Umweltstandards umsetzt, die sie umsetzen sollte, sondern dass über ihre Gelder Landraub ermöglicht wird, dass Vertreibung von Menschen ermöglicht wird. Aber die Bundesregierung es nicht mal hinkriegt, bei Konzernen, wo sie zu 100% Eigentümerin ist, ihre Worte umzusetzen, ja, dann überrascht es eben nicht, dass sie auch bei der Weltbank versagt. Auch für die deutschen Entwicklungsbanken gelten strenge Regeln, ähnlich den Leitlinien der Weltbank, betont die Bundesregierung. Doch deren Menschenrechtsbeauftragter Christoph Stresser vermisst klare Konsequenzen. Ansonsten muss auch die KfW sich gefallen lassen, dass, wenn sie solche Grundsätze nicht beachtet, dass ihre Finanzierungsgrundlagen in Frage gestellt werden für solche Projekte. Doch auch KfW und DEG beschäftigten sich mit Risiken, prüften eigenständig vor Ort. Von den Ergebnissen erfahren allerdings weder Öffentlichkeit noch Bundestag. Erst allmählich gewähren die deutschen Entwicklungsbanken spärliche Einblicke in ihr Tun. Doch sie bleiben deutlich intransparenter als die Weltbank. Und die Bundesregierung erfüllt selbst nicht, was sie von der Weltbank fordert, eine rasche Veröffentlichung von Prüfberichten und Ergebniskontrollen. Deutschland äußert in seiner gerade veröffentlichten Stellungnahme an die Weltbank deutliche Kritik am Entwurf der Safeguards. So fordert die Bundesregierung etwa mehr Schutz indigener Völker, mehr Mitsprache Betroffener, etwa bei unvermeidbaren Umsiedlungen, sowie strengere, häufigere und unabhängigere Kontrollen, ob die Vorgaben auch eingehalten werden. Unser Interesse muss es sein, menschenrechtliche Standards in den Safeguards zu verankern. Ansonsten machen wir uns auch insgesamt in unserer Bilanz unglaubwürdig. So der deutsche Menschenrechtsbeauftragte Christoph Stresser. Weltbankpräsident Kim demonstriert Offenheit in der Diskussion über die neuen Richtlinien. Er gibt sich selbstkritisch mit dem Eingeständnis schwerer Fehler, etwa bei Umsiedlungen. Doch er macht auch klar, dass ein Ende der Armut auf der Welt ohne folgenreiche Großprojekte nicht zu erreichen sei. Infrastrukturprojekte erfordern sehr oft Umsiedlungen. Wir versuchen sicherzustellen, dass der Lebensstandard der Betroffenen danach mindestens gleich hoch oder höher ist als vorher. Aber wir führen komplexe, schwierige Projekte in den ärmsten Ländern der Welt durch. Da wird es Probleme geben. Wir versprechen, dass wir Sie über diese Probleme informieren, sobald sie auftauchen, und mitteilen, wie wir diese Probleme lösen wollen. In Honduras sterben und verschwinden weiterhin Bauern. Vor kurzem erst wurde ein Nachbar von Glenda Chavez entführt, einige Tage festgehalten und dann wieder freigelassen. Die Bauern sagen das eine, Dinant das andere. Vor einem Jahr hat die Weltbank den zweiten Teil des Kredits an Dinant eingefroren. Die Weltbank hat inzwischen einen Mediationsprozess eingeleitet, bisher noch ohne Ergebnisse. Glenda Chavez und Vitalino Alvarez versprechen sich nicht viel davon. Fast jeden Tag besucht Glenda das blumengeschmückte Grab ihres Vaters. Ein Symbol für den blutigen Konflikt und den Widerstand der Bauern. Eigentlich bin ich ganz zufrieden, dass er hier liegt, seine sterblichen Überreste. Er ist hier und nicht da, wo ihn seine Mörder haben wollten. Denn die Idee von denen war, dass er nie gefunden wird. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.